Es gibt gute Gründe, mit breitem Hintern im Moostopf des Lebens zu überwintern. Der eine wäre, ich habe zu fressen und die Gehaltserhöhung wird nicht vergessen. Bin polizeilich gemeldet und leidlich gesund. Auto und Hund sind noch so ein Grund. Auto und Hund sind noch so ein Grund. Was möchte man schreien? Und bis an das Ende sein eigener Buchhalter sein. Man liest die Zeitung, man trinkt sein Bier, man kegelt und segelt und vögelt mit ihr. Es geht. Ein lockeres Brett.